Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Postraub. Die Zeitungen waren schon seit Tagen voll davon. Ein paar Leuten war es wieder einmal gelungen, der Post bei der Beförderung der Wertsachen behilflich zu sein. Und seither fehlten ein paar Säcke. Die Frau, die sich bei mir deswegen gemeldet hatte, stellte sich als eine gepflegte Dame, die gut roch, heraus. Das war immerhin schon etwas. Meine Tochter hat in den letzten Tagen Andeutungen gemacht. Sie wollen mir doch keinen Schweinkram erzählen, oder? Nein, es geht um den Postraub. Haben Sie davon gehört? Sie werden es nicht glauben, aber unser Eins kann sogar die vielen kleinen Buchstaben in der Zeitung lesen. Sehr gut. Ich glaube, dass meine Tochter weiß, wer die Postsäcke gestohlen hat. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in etwas hineinschlittert, das nicht ihrem sozialen Rang entspricht. Du meine Güte! Zu welchem sozialen Rang gehören denn Postüberfälle? Meine Tochter hat alle Möglichkeiten. Ich würde ihr jede Ausbildung finanzieren. Aha. Aber die Tochter will nicht. Hängt lieber mit vergammelten Posträubern herum. Sie wird diese Phase hinter sich lassen. Menschen wie meine Tochter werden immer wieder auf den richtigen Pfad zurückfinden. Ich schnalzte mit der Zunge. Frau Lüscher fiel beinahe vom Stuhl vor Schreck. Offenbar war sie es nicht gewohnt, dass es Menschen gab, die neben wohlartikulierten Sätzen auch noch andere Geräusche von sich gaben. Ich verlangte von ihr einen höheren Tagesansatz als üblich. Sie akzeptierte ihn so, wie andere Leute einen Aufschlag auf den Brotpreis akzeptieren. Nadine, so heißt meine Tochter, ist seit einigen Tagen verschwunden. Niemand weiß, wo sie steckt. Sie hat mir vor 3 Tagen am Telefon Andeutungen gemacht, dass sie zu Geld gekommen ist. Zu viel Geld. Kennen Sie Ihren Freund? Nein. Ihr Umgang mit Männern hat mich immer befremdet. Sie bevorzugt rohe, grobschlächtige Kerle, Männer, die ihr in jeder Hinsicht unterlegen sind. Hat sie eine Freundin? Ja, ich gebe Ihnen ihre Adresse. Sie hat wie meine Tochter einige Monate auf der Post gearbeitet. Sie kramte in ihrem riesigen Portemonnaie und brachte einen Faltprospekt aller mir bekannter Kreditkarten zutage. Nach eingehender weiterer Sucharbeit fand sie schließlich auch noch die gesuchte Adresse. Ich verabschiedete sie mit einem weiteren Schnalzer. Sie erschrak und ich freute mich. Wenig später war die Freude verflogen. Uniformen können einem den schönsten Spaß verderben. Postraub? Bin ich nicht zuständig, Maloney. Aber Sie wissen sicher, wer zuständig ist. Oder wird das noch in einem Hinterzimmer ausgeknobelt? Wer auch immer zuständig ist, Maloney. Er oder sie wird den Fall auch ohne Ihre Mitarbeit lösen. Posträuber verraten sich alle. Früher oder später. Ist doch immer dasselbe. Klauen Millionen, geben Geld aus, genießen das Dolce Vita und nach ein paar Monaten kommen sie um vor Langeweile und sehnen sich nach Mamas Rösti mit Ei zurück. Mit anderen Worten, die Polizei hat weder eine Spur noch eine Spur Grips im Kopf, um eine Spur zu finden. Also das geht jetzt aber zu weit, Maloney. Zum Polizisten wird man nicht geboren, zum Polizisten wird man berufen. Ich erinnere mich noch ganz genau an jeden Tag. Es war im September, ein prächtiger Herbsttag. Das Laub knisterte unter meinen Schuhen. Da kam der Junge von nebenan und fragte mich freundlich, ob er meinen Teddy haben könne. Ich sagte nein. Der Junge lächelte freundlich, haute mir eine Eisenstange auf den Kopf und verschwand mit meinem Teddybären. Da beschloss ich, Polizist zu werden. Ich ging, bevor mir die Tränen kamen. Da ich schon einmal dabei war, besuchte ich auch gleich noch den Mann, der bei der Post für die Sicherheit zuständig war. Er sah auch aus, als habe er in seiner Kindheit schlechte Erfahrungen mit seinem Teddybären gemacht. Ja, eine Katastrophe. Aber ich habe es leider geahnt. Früher oder später musste das passieren. Sicherheit wird heutzutage nur noch so groß geschrieben wie die kleinsten Zahlen im Budget. Sparen muss man. Überall sparen. Aber man darf doch nicht bei der Sicherheit sparen. Das ist doch unverantwortlich. Wo genau wurden die Säcke gestohlen? Draußen, bevor sie verladen wurden. Die Säcke wären zum Bahnhof transportiert worden. Immer wieder habe ich darauf hingewiesen, dass das Verladen ein Sicherheitsrisiko ist. Aber auf mich hört man erst, wenn es zu spät ist. Dabei habe ich ein Sicherheitskonzept geschrieben. Hier, sehen Sie. Er ging zu einem Korpus und holte von diesem einen dicken Aktenordner. Er zeigte mir einige Seiten. Sie waren vollgeschmiert mit schrägen Buchstaben, kindlichen Zeichnungen und einer Menge Zahlen. Wenn man mein Konzept umsetzen würde, gäbe es garantiert keine solchen Räubergeschichten mehr. Aber niemand nimmt davon Kenntnis. Ich bin ein Rufer in der Dings. Ein Rufer in der... Das ist ja wurscht. Ich sage immer, wie man in den Wald ruft. Tja, darauf kommt es an. Was würde denn Ihr Sicherheitskonzept kosten? Jetzt kommen Sie auch noch mit den Kosten. Du meine Güte, denkt denn jeder nur noch an die Kosten? Klar würde es ein paar Millionen kosten. Aber dafür gäbe es keine Posträuber mehr. Wir wären die erste Stadt der Welt, in der die Posträuber aussterben würden. Ich weiß nicht, ob die Posträuber dem Artenschutzgesetz unterstellt sind. Leute wie dieser Sicherheitsbeauftragte sind es garantiert. Denn irgendeine geheime Macht sorgt dafür, dass die Welt voll von solchen Idioten ist. Ich versuchte an etwas anderes zu denken und landete bei der Freundin der vermissten Tochter. Sie arbeitete in einer chemischen Reinigung. Ja, ich habe ein Jahr lang bei der Post gearbeitet. Dachte ich mir's doch. Ich habe sie einige Male gesehen beim Schichtwechsel. Sie haben nur nachts gearbeitet. Ja. Wegen der Zuschläge. Aber die Kontrollen wurden immer mühsamer. Arbeiten Sie noch bei der Post? Nein. Mir wurde gekündigt. Die sparen, wo sie nur können. Soll ich Ihren Mantel reinigen? Mein Mantel bloß nicht. Ich habe nur den einen. Das sieht man. Falls Sie sich eine Stelle hier erhoffen, muss ich Sie enttäuschen. Ich mache das nur aushilfsweise. Die Besitzerin der Wäscherei erwartet in diesen Tagen ein Kind. Wir unterhielten uns noch eine Weile ganz nett. Dabei fiel mir auf, dass die Frau an einem Ohr einen schlangenähnlichen Ring trug, während am anderen Ohr nur das kleine Löchlein, aber kein Ring vorhanden war. Ich sagte es ihr nicht, vielleicht war das der letzte Modeschrei oder die Frau konnte sich den zweiten Ring nicht leisten. Tja, Maloney, Sie haben sich doch heute Morgen für den Postraub interessiert. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Auflösung des Falles zeigen. In einem Außenquartier wurde die Leiche eines Mannes gefunden. In seiner Tasche fanden wir Münzen, die aus dem Postraub stammen. Na, was sagen Sie jetzt, Maloney? Ich tat das, was ich in solchen Situationen immer tue, schweigen. Der Polizist fuhr mich durch düstere Straßen an alten, stillgelegten Fabriken vorbei zu einem verfallenen Haus. Es war nicht die vornehmste Gegend für die letzten Minuten im Leben eines Posträubers. Die Spurensicherung dauerte etwas länger, weil in dem Abbruchhaus, in dem der Tote lag, kein Strom zur Verfügung stand und erst ein Generator hergeschafft werden musste. Doch viel Licht in das Dunkel brachte auch der Generator nicht. Ich hatte nur kurz die Gelegenheit, einen Blick auf den Toten zu werfen. Wie ein Posträuber sah er nicht gerade aus. Da drüben haben wir auch noch einige der gestohlenen Wertpapiere gefunden. Es ist eindeutig, Maloney. Das, was da hinten liegt, ist einer der Posträuber. Wenn ich mich nicht völlig getäuscht habe, ist der Tote etwa 60 Jahre alt, ungepflegt wie ein Rockmusiker in den 70er Jahren und zudem auch noch mit einer Beinprothese ausgestattet. Damit kann man sich sehr gut bewegen, Maloney. Er hatte sicherlich Komplizen. Und weshalb hat er sich besoffen in dieses Abbruchhaus gelegt und ist weggestorben, wenn er ein paar Millionen in der Tasche hat? Vielleicht wurde er von seinen Komplizen umgebracht. soll vorkommen. Verrat kommt in jeder Gesellschaftsschicht vor. Ich gähnte und ging in mein Büro. Nach ein paar Stunden Schlaf besuchte ich meine Klientin. Sie hatte im Radio von dem Toten gehört. Es gab aber auch noch einen anderen Grund für ihre Fröhlichkeit. Meine Tochter hat sich wieder bei mir gemeldet. Sehr schön. Hat sie Ihnen alles gestanden oder ist sie bloß schwanger und in einen Sozialfall verliebt? Nein, es geht ihr gut. Sie hat sich ein neues Auto gekauft. Tja, wenn das Ihr Indikator für Glückseligkeit ist, dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Tochter einen Mann mit Vierradantrieb und Servolenkung und einem Kopf, der sich genauso schön aufblasen lässt wie ein Airbag. Sie will mir nicht sagen, woher sie das Geld hat. Das beunruhigt mich. Glauben Sie, dass meine Tochter heimlich Lotto spielt? Sie verzog ihr Gesicht so, als habe sie gerade über ekelerregende Fleischabfälle oder andere Dinge gesprochen, welche die Dame von Welt aus der teuren Fassung kippen lässt. Ich ließ sie mit ihren Zweifeln allein und machte mich auf die Suche nach der Tochter, landete aber im Vorbeigehen zuerst in der chemischen Reinigung. Dort sah ich durch die Tür, dass die Frau mit dem einen Ohrring Besuch vom Sicherheitsexperten der Besalten hatte. Ich wartete, bis sich der Herr der Schlösser und Alarmanlagen wieder verzog und machte dann der Frau mit der chemischen Keule meine Aufwartung. Sie schon wieder? Beobachten Sie mich etwa oder stellen Sie mir nach? Wäre das so schlimm? Schlimm nicht, aber blödsinnig. Ich habe einen Freund und keine Lust auf Scherereien. Die werde ich Ihnen auch nicht bereiten. Wer war übrigens der Mann, der eben bei Ihnen war? Der? Müssten Sie doch kennen. Arbeitet auch bei der Post. Sicherheitsdienst. Auch kein Zuckerschlecken. Es gibt Schlimmeres. Was würden Sie eigentlich mit all dem Geld machen, das die Posträuber mitlaufen ließen? Ich? Wie kommen Sie auf diese Frage? Nur so rein hypothetisch interessiert mich. Ja, ich weiß nicht. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Und Sie, was würden Sie damit machen? Ich würde es vermutlich zuerst einmal zählen. Damit wäre ich schon eine Weile beschäftigt. Ja, zählen würde ich es auch. Aber reden wir doch über etwas anderes. Möchten Sie nicht doch Ihren Mantel reinigen lassen? Ich verspreche Ihnen, dass er danach wie neu ist. Ich sagte ihr, dass ich, wenn ich mit dem Gefühl eines neuen Mantels herumlaufen wollte, genauso gut einen neuen kaufen könnte. Worauf sie mir erwiderte, dass ein gereinigter Mantel wesentlich billiger als ein neuer sei. Worauf ich wiederum konterte, dass ein schmutziger noch wesentlich billiger als ein gereinigter sei. Sie lächelte sauer über meine umwerfende Logik und öffnete mir die Tür. Ich ließ mich zweimal bitten, ging dann aber doch. Als ich vor der Wohnung der Tochter meiner Klientin landete, traf ich unverhofft wie oft auf einen Mann im Dienste der Allgemeinheit. Was machen Sie hier, Maloney? Im Treppenhaus herumstehen. Soll allen Bürgern der Stadt erlaubt sein. Das da ist die Wohnung von Nadine Lüscher. Tatsächlich? Eine Freundin? Ich wusste gar nicht, dass Polizisten auch so etwas haben. Muss wohl daran liegen, dass es noch immer viel mehr Frauen als Männer gibt auf dieser Welt. Diese Nadine Lüscher wurde vor rund einer Stunde hier im Treppenhaus überfallen und niedergeschlagen. Na? Was sagen Sie jetzt, Maloney? Ich beantwortete seine alberne Frage auch diesmal mit einem langgezogenen Schweigen und schaute mich im Treppenhaus ein wenig um. Ehe ich mich versah, stand auch schon meine Klientin neben mir und beklagte sich über die böse Welt, in der die lieben Töchter reicher Eltern geschunden und geschlagen in Treppenhäusern aufgefunden wurden. Sind Sie die Mutter der überfallenen Frau? Das geht Sie nichts an. Recht so. Wenigstens jetzt gefällt mir Ihre angeborene Arroganz, Frau Lüscher. Uns wurde ein Mordanschlag gemeldet. So wie es aber aussieht, hat Ihre Tochter nur ein paar Schrammen davon getragen. Schrammen? Er redet von Schrammen. Aber was das psychisch für Auswirkungen hat, interessiert Sie nicht. Er wollte damit nur sagen, dass Ihre Tochter nicht in Lebensgefahr ist. Und wer hat sie niedergeschlagen? Weshalb hat die Polizei die Täter noch nicht gefasst? Ich erwarte umgehend eine Großfahndung. Ja, wir tun unser Bestes. Wir haben zwei Beamte auf den Fall angesetzt. Zwei? Allein von meinen Steuern könnte man 10 Beamte bezahlen. Ich erwarte, dass zumindest die Hälfte meiner Steuergelder für die Suche eingesetzt wird. Das ist das Mindeste. Der Polizist sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und schnaubte dabei durch die Nase. Frau Lischer sagte, dass sie ins Krankenhaus fahre und stündlich Bericht erwarte über die Fahndungserfolge der Polizei. Von mir erwartete sie offenbar nicht mehr sehr viel. Ich nahm es gelassen zur Kenntnis und machte mich ebenfalls auf den Weg ins Spital. Im Spitalzimmer saß die verletzte Tochter aufrecht im Bett. Der Polizist hatte auf einem Stuhl Platz genommen und suchte auf seinem Notizblock eine leere Seite. Ich unterhielt mich ein wenig mit der Tochter aus gutem Haus. Es waren mehrere Männer. Zwei davon habe ich gesehen. Riesige Kerle waren das. Und brutal. Und einer hatte sogar ein Messer. Das hat er ihnen gezeigt und es danach wieder weggesteckt. Nein. Wieso? Was soll die Frage? Verwirren Sie die junge Dame nicht unnötig, Maloney. Vielleicht darf ich jetzt noch ein paar Fragen stellen. Wichtigere Fragen. Bitte schön. Welches ist Ihr Bürgerort? Wie bitte? Was soll das? Wir müssen zuerst Ihre Identität überprüfen. Ja, glauben Sie, dass ich eine Fälschung bin? Sehe ich etwa aus, als ob ich nicht echt wäre? Das Laken flog in eine Ecke und Nadine Lüscher stand auf und zeigte uns alles, was echt an ihr war. Es sah nicht übel aus. Der Polizist schaute räuspernd auf seinen Notizblock und ich schaute interessiert auf die junge Frau, die sich langsam wieder das Nachthemd überzog. Als sie wieder im Bett saß, schaute auch der Polizist wieder auf. Haben Sie einen der Männer erkannt? Nein. Ich habe Sie auch nicht nach Ihrem Namen gefragt. Hat man Sie bestohlen? Nein, aber brutal niedergeschlagen. Genügt es nicht? Wie geht es eigentlich Ihrem neuen Sportwagen? Wie bitte? Diese Frage verstehe ich auch nicht, Maloney. Ich sagte ihm, dass das keine Rolle spiele und verließ das Krankenzimmer. Auf dem Weg zur Post aß ich ein Sandwich, das nach verwestem Huhn roch, aber nicht übel schmeckte. Man zeigte mir den Weg zum Büro des Sicherheitsbeauftragten. Er war nicht allein. Bei ihm war die Frau aus dem Waschsalon. Ich wusste sofort, was da los war. Sie? Haben wir einen Termin? Nein, aber wer sich während der Arbeitszeit vergnügen kann, hat immer Zeit für einen Besuch von Maloney. Sie missverstehen die Situation. Ich bin nur hier, weil ich Herrn Schoch seine Weste gebracht habe. Ich schlage vor, dass Sie sich umgehend einen kussechten Lippenstift kaufen, damit Ihre Lügen nicht auf fremden Gesichtern abgebildet werden. Mein Lippenstift ist kussecht. Dann ist er ein Fall für die Konsumentenschützer. Es ist ganz einfach, Maloney. Da sowohl ich als auch Frau Bühler, nicht ganz frei sind, müssen wir Wert auf Diskretion legen. Genau. Und deshalb darf niemand wissen, dass wir uns heimlich treffen. Heimlich? Hier im Büro der Post, wo 1000 Leute sehen, wer kommt und wer geht. Wer anonym bleiben will, ist in der Masse am sichersten. Ich bin nicht umsonst Sicherheitsbeauftragter der Post. Offenbar hatte ich gerade eines der Postgeheimnisse gelüftet. Da mir dazu aber noch ein paar Antworten fehlten, besuchte ich die Überfallene im Spital noch einmal. Diesmal saß kein Mann mit Notizblock an ihrem Bett. Schoch und Helen? Ja, die haben was zusammen. Schon lange. Das war schon so, als ich bei der Post anfing und es war noch so, als ich dort wieder aufhörte. Und alle wussten davon. In so einem Betrieb lässt sich das nicht geheim halten. Klatsch und Tratsch gehört da zum Alltag. Aber weshalb interessiert Sie das? Neugier. Ich lebe davon. Glauben Sie, dass man mich noch operieren muss? Ich habe seit ein paar Stunden schon Kopfschmerzen. Ich beruhigte sie und erklärte ihr, dass Kopfschmerzen auch bei reichen Patientinnen mit Aspirin behandelt würden. Unten in der Halle sah ich vor einem Kaffeeautomaten meine Klientin. Sie sah erleichtert aus. Gott sei Dank sind die Verletzungen meiner Tochter nicht lebensgefährlich. Das gefällt mir nicht. Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Mehrere Männer überfallen Sie, schlagen Sie nieder. Und alles, was Sie abkriegt, sind kleine Schrammen und ein wenig Kopfschmerzen. Und eine Stichwunde. Tatsächlich? Ich habe keine gesehen. Sie hat Glück gehabt. Die Wunde ist genau auf Ihrer Operationsnarbe am Bauch. Ein kleiner Stich nur. Aber so etwas hinterlässt sonst hässliche Narben. Und meine Tochter ist sehr eitel. Das erstaunte mich nicht. Langsam aber sicher setzte sich in meinem Kopf ein Mosaik zusammen und die Posträuber bekamen immer mehr Konturen. Bei der Polizei präsentierte man mir das letzte Teilchen, das ich noch brauchte, um das Bild zu vervollständigen. Seit wann interessieren Sie sich für Münzen, Maloney? Das da sieht aber nicht wie eine Münze aus. Ach das, ist ein Ohrring, fanden wir ebenfalls in der Tasche des Toten. Sieht aus wie eine Schlange. Aber was wollen Sie damit, Maloney? Das sind Beweisstücke, auch wenn dieser Ohrring nichts beweist. Er händigte ihn mir widerwillig aus, nachdem ich ein Formular mit 8 Durchschlägen unterschrieben hatte. Ich besuchte den Sicherheitsmann der Post. Er war in seinem Büro noch immer damit beschäftigt, sein Gesicht mit Lippenstift vollzuschmieren. Jetzt reicht es aber. Schmeiß den Kerl raus, aber sofort. Verschwinden Sie aus meinem Büro, aber sofort, bitte. Ohne Bitte. Ohne Bitte. Aber ich muss doch Sie erbitten. Ich wollte nur etwas zurückbringen, was der Dame gehört. Ein hübscher, kleiner Ohrring. Hier. Woher haben Sie den? Wurde in der Hosentasche eines Toten gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Das ist Wahnsinn, ist das. Was hast du denn? Er hat soeben eingesehen, dass euer schöner Plan endgültig Makulatur geworden ist. Sie haben zusammen mit Nadine Löscher die Postsäcke geklaut. Aber das ist unverschämt. Also ich hab es damit... Es war meine Idee. Ich dachte, dass ich so am ehesten erreichen könnte, dass endlich mein Sicherheitskonzept realisiert wird. Und wenn es nichts genützt hätte, wären da immerhin noch die Millionen aus den Postsäcken gewesen, mit denen Sie sich trösten konnten. Wir haben das Geld noch. Es ist noch alles da. Bis auf den Anteil von Nadine Löscher. Sie hat sich ein paar hübsche Dinge gekauft. Wer kam auf die Idee, diesen fingierten Überfall zu inszenieren? Sie hatte sich mit dem Kauf des Autos verdächtig gemacht. Ich dachte, wenn sie als Opfer dasteht, lenkt das vom Verdacht ab. Leider hat das eitle Opfer darauf verzichtet, sich richtige Wunden beizufügen. Haben Sie den Obdachlosen umgebracht? Umgebracht? Du? Nein. Ich fand ihn zufällig. Er war schon tot. Ich stopfte ihm ein paar Münzen in die Tasche, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Du hast ihm meinen Ohrring in die Tasche gesteckt. Es war dunkel. Ich wusste nicht, dass dein Ohrring in meiner Jacke war. Es tut mir leid. Meine Klientin vermittelte ihrer Tochter einen teuren Anwalt und dieser tat sein Bestes, um die Familienehre einigermaßen zu retten. Ich fuhr für ein paar Tage aufs Land und schaute den Kühen beim Grasen zu. Es kam nicht viel Gescheites dabei heraus. So geht das.